2019有机遇，也有挑战。 Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sprach in seiner Neujahrsansprache von Chancen und Herausforderungen, die das Jahr 2019 mit sich bringen werde. Der alles überlagernde Faktor ist der Handels- und Zollstreit mit den Vereinigten Staaten. Die meisten Experten nennen ihn inzwischen einen ausgewachsenen Handelskrieg. Nick Morrow, Wirtschaftsanalyst bei der Beratungsfirma Economist Intelligence Unit in Hongkong. We are calling it a trade war now. The definition that our team was using was a trade war. Unsere Definition ist, wenn das Wirtschaftswachstum signifikant sinkt wegen eines Handelskonfliktes, dann sprechen wir von einem Handelskrieg. Und das ist nun der Fall. Für 2019 rechnen wir für China mit einem Rückgang des Wirtschaftswachstums auf 6,2%. Auch die Weltbank sowie die meisten Analysten erwarten für 2019 nur noch ein Plus von 6,2% beim chinesischen Bruttoinlandsprodukt. 2018 wuchs Chinas Wirtschaft noch um einige Zehntel Prozentpunkte mehr. Die endgültige Zahl hat das Statistikamt in Peking noch nicht veröffentlicht. Dass der US-chinesische Handelskrieg nicht nur auf die Stimmung schlägt, sondern auch konkret auf die Wirtschaftsleistung des Landes, zeigt der heute veröffentlichte nichtstaatliche Industrieeinkaufsmanager-Index. Er fiel für den Monat Dezember deutlich von 50,2 auf 49,7 Punkte. Dieser Wert unter 50 bedeutet, Chinas Industrie schrumpft. Und auch wenn China und die USA ab kommender Woche wieder über ein Ende des Handelskonfliktes verhandeln, eine schnelle Besserung der Lage ist nicht in Sicht. Der größte externe Faktor bleibt der chinesisch-amerikanische Handelskrieg, da sind sich alle einig, sagt Liu Zhengwei, Chefökonom der chinesischen Industrial Bank. Es wird noch einiges zu tun sein, um eine Lösung zu finden, bevor Anfang März die 90-Tage-Frist abläuft, die sich beide Seiten selbst gesetzt haben. Einfach wird das nicht. Ich bin aber inzwischen optimistisch. Chinas Regierung will der heimischen Wirtschaft 2019 mit Steuersenkungen helfen. Steuern und Gebühren werden gesenkt, um die Belastungen für Unternehmen abzufedern, sagte Staats- und Parteichef Xi Jinping bei seiner Neujahrsansprache. Gleichzeitig werden die Führung in Peking und die Provinzregierungen auch 2019 wieder eine Menge neue Schulden aufnehmen, um Gebäude, Straßen und andere Infrastrukturprojekte zu finanzieren. Auch das stützt die Konjunktur. Wie es mit Chinas Wirtschaft 2019 vorangeht, wird auch Auswirkungen auf deutsche Unternehmen haben. Denn China ist Deutschlands wichtigster Handelspartner. Liu Zhengwei von der Industrial Bank glaubt, dass auch 2019 der Handel zwischen China und Europa gut laufen wird. Chinas Industrie modernisiert sich und das wird auch weitergehen. Firmen aus der EU können dazu einiges beisteuern. Gleichzeitig wächst allgemein das Interesse an europäischen Produkten, Dienstleistungen und Lebensmittelerzeugnissen.